1. Betrachtet, welch Ursurge wohnlich lieb der Vater uns erwiesen hat, in dem uns all sein Kinder bezeichnet, was wotat sacklich auch sind. Aus diesem Grund erkennt uns die Welt nicht, dasie in ebenfalls nicht erkannt hat. 2. Geliebt, was sind bereits jetzt Kinder Gottes, obwohl noch nicht vollständig offenbart word, was wir in Zukunft sein werden. Wir wissen jedoch, dass wir im Anblick sein werden, sobald erscheint, weil wir in so sehen werden, wie wirklich ist. 3. Jeder Mensch, der dies Hoffnung fest auf in Grundit, reinigt sich selbst in derselben Weise, wie auch er vollkommen rein ist. 4. Wer Sundheit, handelt gesetzlos, denn die Sunde ist ihrem Wesen nach die Übertretung des gottlichen Gesetzes. 5. Seid ihr bewusst, dass erschienen ist, die Sünden der Menschheit wegzunehmen, obwohl selbst völlig frei von Sünde ist. 6. Wer dauerhaft mit im Verbunden bleibt, verharrt nicht in der Sünde, wer jedoch Sundheit, hat in weder wahrhaft gesehen noch erkannt. 7. Lieb kinder, lasst ihr von niemandem torschen, nur wer gerecht handelt, ist wirklich gerecht, so why auch er gerecht ist. 8. Wer Sundheit, gehort dem Tufelen, da dieser von Anfangen Sundheit, der Sohn Gottes erschien jedoch genor dieselb, die Werk des Tufels zu zerstören. 9. Wer von Gott geboren word, Sundheit nicht gewohnheitsmäßig, da Gottes Wesen in ihm bleibt, kann nicht sündigen, weil aus Gott stammt. 10. Hieren lassen sich die Kinder Gottes und die Kinder des Tufels deutlich unterscheiden, wer nicht gerecht handelt oder seinen Bruder nicht lehrt, stammt nicht von Gott. 11. Dies ist die Botschaft, die von Beginnen gehort hat, wer sind dazu verpflichtet, einander aufrichtiglich in Gegen zu bringen. 12. Wer Sultan nicht wie kein handeln, der dem Bosen angehort und seinen Bruder ermordet, tat dies, weil sein eigenen Taten bos, die seines Bruders hingegen gerecht wären. 13. Sei dieselb nicht taunt, mein Bruder, falls ihr die Welt mit Feindseligkeit oder Hass begegnet. 14. Wir sind unsicher, dass wir den Übergang vom Tod zum Leben vollzogen haben, weil wir unser Bruder lieben, wer jedoch nicht lehrt, verbleibt im Zustand des Todes. 15. Jeder, der seinen Bruder hast, wird als Morder betrachtet und erwisst, dass kein Morder das Uig Leben dauerhaft in sich tragt. 16. Die wir lieb haben wird durch erkannt, dass sein Leben für uns hingegeben hat, folglich sind auch wir verpflichtet, unser Leben für unser Bruder einzusetzen. 17. Wenn jemand über materiellen Besitz verfügten seinen Bruder in der not die Hilfe weigert, why kann dann die lieb Gottes in ihm wirksam bleiben? 18. Lieb kinder, unser lieb sollte sich nicht bloß in Worten oder Schonen reden erschöpfen, sondern sich durch Taten und Aufrichtigkeit beweisen. 19. Durch dieses Handeln gewinnen wir die Gewissheit, dass wir aus der Wahrheit stammen und können unser Gewissen vor Gott beruhigen. 20. Selbst wenn unser eigenes Haus uns verurteilt, ist Gott dennoch größer als unser Haus und verfügt über Volkmens Wissen über all Dinge. 21. Geliebt, wenn unser Gewissen uns nicht belastet, können wir mit großer Zuversicht und Offenheit vor Gott treten. 22. Wir erhalten von ihm, worum wir bitten, da wir sein Gebot befolgen und das tun, was in seinen Augen wohlfällig ist. 23. Sein Gebot lautet, dass wir in den Namen sein Sohns Jesus Christus glauben und einander lieben, so wie es uns ausdrücklich aufgetragen hat. 24. Wer sein Gebot befolgt, bleibt in Gemeinschaft mit Gott und Gott in ihm, das in uns wohnt, erkennen wir in dem Geist, den uns geschenkt hat.